Ein Franzose fragt sich bestimmt, was das für ein Geschäft ist. Ein Strumpfgeschäft? Oder eine Kaffeerösterei? Oder sind wir vielleicht in einem Handwerkerladen? Moment, es ist ganz sicher ein Eisenwarenladen. Was für ein heilloses Durcheinander. Sie als Deutsche wissen natürlich, dass wir uns im beliebtesten Konzeptstore Deutschlands befinden. Herzlich willkommen im Tchibo-Wunderland. Alles beginnt im Jahre 1949 in Hamburg. Während Deutschland langsam aus seinen Ruinen aufersteht, haben der Kaffeeröster Max Herz und sein Geschäftspartner Karl Schilling Herian eine glänzende Idee. Sie gründen die Kaffeemarke Tchibo. Tchi für Schilling, Bo für Bohne und revolutionieren damit das Wirtschaftsmodell der Nachkriegsjahre. Wie? Indem sie Kaffee im Versand und per Abonnement verkaufen. Warum? Weil sie finden, dass es wenig Sinn hat, in einer so zerbombten Stadt wie Hamburg einen Laden aufzumachen. Nach den mageren Kriegsjahren, dem horrend teuren Kaffee der Schwarzmärkte und dem faden Ersatzkaffee aus Zichorie sehnt sich die Hamburger Bourgeoisie nach ihren mondänen Ritualen und zelebriert das Comeback des schwarzen Goldes. Die Verkaufszahlen von Tchibo Kaffee übertreffen alle Erwartungen. 1955 eröffnet Herz in Hamburg schließlich doch sein erstes Geschäft. Zuerst gibt es dort nur Kaffee und Kuchen. Doch Herz ist ein begnadeter Geschäftsmann und Visionär. Das Wirtschaftswunder ist im vollen Gange. Die deutsche Frau will konsumieren. Genau diese Kundschaft wird er an sich binden. Also gibt es bei Tchibo zum Kaffee erst als Geschenk, später gegen Bezahlung, Haushaltsgegenstände, die der Hausfrau nach Jahren der Entbehrung das Leben versüßen sollen. Handtücher, dekorative Metalldosen, Tischsets, Frühstücksbrettchen und sogar elektrische Messer. Die Rechnung geht auf. Es gibt heute in Deutschland mehr als 500 Tchibo-Läden und unzählige Tchibo-Regale in den Supermärkten. Das Sortiment wechselt wöchentlich und wird jedes Mal mit Spannung erwartet. Was hole ich mir diese Woche? Eine Katzenhängematte? Einen klappbaren Kartoffelstampfer? Eine praktische Magnetmanschette? Oder vielleicht nur eine Klingel für die Katze? Das Tchibo-Sortiment erinnert uns ständig daran, dass der Erfindungsreichtum der deutschen Ingenieure keine Grenzen kennt. Und genau deshalb ist Tchibo für die Kunden Kult. Sie betreten einen Tchibo-Laden nicht um Kaffee zu kaufen, sondern um sich mit Dingen einzudecken, von denen sie 5 Minuten vorher noch nicht einmal wussten, dass es sie gibt. Geschweige denn, dass sie sie brauchen.